Aufwart der Kommunisten, die nach wie vor mit... den Eingang zu blockieren. Sie ließen nur noch Menschen aus der früheren Stasi-Zentrale hinaus, aber nicht mehr hinein. Regierung und Opposition appellierten im Fernsehen an die Bürger, ruhig zu bleiben und keinerlei Gewalt anzuwenden. In einer Erklärung des Kabinetts heißt es weiter, die Demokratie, die sich gerade zu entwickeln beginne, sei in höchster Gefahr. Für die Opposition betonte der Regisseur Konrad Weiß, Vertreter des Runden Tisches stünden den Demonstranten umgehend zur Verfügung. In der DDR ist es heute in einer Reihe von Städten und Ortschaften der Bezirke Gera und Karl-Marx-Stadt sowie in einer Berliner Poliklinik zu Warnstreiks gekommen. Nationalen Front an, sondern auch die Bestrebungen der früheren kommunistischen Nomenklatura, sich erneut als führende politische Kraft zu etablieren. Auf diese Gefahr wies das prominente Mitglied der Nationalen Frontführung, die Schriftstellerin Cornea, zuerst hin. Die gleiche Ansicht vertreten inzwischen auch Studenten und andere Teile der Bevölkerung. Sie fordern in ihren Protestkundgebungen deshalb die Wiedereinführung der Todesstrafe, vor allem deshalb, um die von einigen Spitzenmitgliedern der Nationalen Front offensichtlich absichtlich abgeschreckte Strafverfolgung der früheren Träger des Ceausescu-Regimes zu verschärfen und um die Rückkehr der kommunistischen Nomenklatura an die Macht generell zu verhindern. Zu dieser Nomenklatura, die allerdings schon früher in Konflikt mit Ceausescu geraten war, gehören unter anderem auch Staatspräsident Ilescu und der 40-jährige Regierungschef Roman. Ilescu teilte früher als Sekretär des ZK der rumänischen KP mit Ceausescu die Macht an der Spitze der Partei. Romans Vater bekleidete zahlreiche hohe Posten vor seiner Entfernung aus der Spitze der rumänischen Nomenklatura durch Ceausescu. Außerdem war der heutige Ministerpräsident Roman eine Zeit lang eng mit Ceausescus Tochter Zoya befreundet. Nach der am Wochenende erfolgten Absetzung der Nationalen Front in Timișoara beginnt auch die Rolle der Armee bei der Absicherung der Macht festere Konturen anzunehmen. Es verdichtet sich der Eindruck, dass der zuerst von Studenten und anderen Jugendlichen ausgelöste und dann von einigen Bevölkerungsgruppen mitgetragene Aufstand gegen Ceausescu von der kommunistischen Nomenklatura, gestützt von der Armee, ausgenutzt worden ist, um den Rumänen die heutige Marx-Konstruktion aufzuzwingen. Die Unruhen in der kaukasischen Sowjetrepublik Aserbaidschan erreichten am Wochenende erneut einen traurigen Höhepunkt. Aus Moskau, Hermann Krause. Auch an diesem Wochenende ist es in der Sowjetrepublik Aserbaidschan zu schweren Unruhen gekommen. Radio Moskau sprach am Sonntag von mindestens 22 Toten und 26 Verletzten. Anderen Quellen nach soll die Zahl der Toten weit über 30 liegen. Ob es sich dabei um Armenier handelt, die von Aserbaidschanern umgebracht wurden, ist zurzeit noch unklar. Die Rede war von Zusammenstößen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen. Nach Angaben der armenischen Nachrichtenagentur Armenpress hätten Aserbaidschaner an Armeniern in Baku ein Blutbad verübt. Armenier seien bei lebendigem Leibe verbrannt worden. Zu Demonstrationen in Baku ist es bereits im Laufe der letzten Woche gekommen, als Zehntausende zum Sitz der Regierung zogen und den Rücktritt von Parteichef Veysirov forderten. Anlass dieser neuerlichen Unruhen ist nach wie vor das ungelöste Problem Nagorno-Karabach. Die aserbaidschanische Volksfront verlangt, die Frage im nationalen Sinne zu lösen und fordert die Einverleibung Nagorno-Karabachs in ihre Republik. Aus diesem Grunde hatte sie auch zu einem Massenfeldzug nach Karabach aufgerufen. Ebenfalls verlangte sie auf Kundgebungen die gewaltsame Vertreibung aller Armenier aus Baku. In der aserbaidschanischen Hauptstadt leben immer noch an die 100 Staatsbürger armenischer Herkunft, die mit Aserbaidschanern verheiratet sind. Im Büro der Volksfront sollen Listen mit deren Adressen und Telefonnummern aushängen, wurde berichtet. Die aserbaidschanische nationale Bewegung, die im Herbst offiziell registriert wurde, ist zurzeit in einen radikalen und einen gemäßigteren Flügel gespalten. In den letzten Monaten haben sich jedoch immer mehr die Extremisten durchsetzen können, die eine sofortige Lösung des Karabach-Problems fordern. Auch dort ist es zu Zwischenfällen gekommen, ein Offizier wurde getötet. Dass die Volksfront in der Bevölkerung Rückhalt hat, zeigte sich auch in den Städten Lenkoran und Jalilabad. Dort haben deren Anhänger Partei- und Regierungsgebäude besetzt. Nach einem Bericht der Izvestia haben sie auch den lokalen Rundfunksender in Jalilabad übernommen. Wegen der bedrohlichen Lage wurden am Freitag Truppeneinheiten in Aserbaidschan verstärkt. Auch in anderen Bezirken herrscht eine angespannte Situation. Auf die Nachrichten aus Baku reagierten die Armenier ebenfalls mit Massendemonstrationen in Jerewan und forderten den Schutz ihrer Landsleute. Die Unruhen in Teilen der Sowjetunion bedrohen ernsthaft die Regierung im Kreml, bedrohen Michail Gorbatschow. Dies hat zu tun mit nationalem Bestreben. Dies, wie das Auftauchen rechtsradikaler Kräfte in der DDR, ist Inhalt unserer Kolumne. Dietrich Schwarzkopf zu Kommunismus und Nationalismus. Ein Gespenst geht um in Osteuropa, das Gespenst des Nationalismus. So könnte man heute den Eröffnungssatz des Kommunistischen Manifests aus dem Jahre 1848 abwandeln. Das Gespenst war damals der Kommunismus und die Rede war von ganz Europa, wenn nicht inzwischen der Nationalismus in Osteuropa mehr wäre als nur ein Gespenst, ein Spuk, nämlich ein realer politischer Faktor von großer Sprengkraft. Der Begriff Nationalismus hat einen negativen Klang. Er bezeichnet die schädliche und gefährliche Übersteigerung nationalen Interesses und nationaler Identität, schädlich und gefährlich vor allem, weil die Übersteigerung zu Lasten anderer geht, weil Nationalismus stets ein Feindbild braucht, wobei in der Regel eine andere Nation der Feind ist oder andere Nationen die Feinde sind. Das nationale Erwachen im sowjetischen Einflussbereich in Osteuropa sowie in der Sowjetunion selbst ist zunächst einmal nicht das, was man negativ unter Nationalismus versteht. Es handelt sich vielmehr um das legitime Aufbegehren von Völkern und Volksgruppen, deren nationale Identität und deren nationale Interessen jahrzehntelang von der kommunistischen Herrschaft und von der sowjetischen Vorherrschaft unterdrückt worden waren. Damit ist zugleich der Feind des nationalen Aufbegehrens genannt, der Kommunismus in Gestalt des sowjetischen Imperialismus. National bestimmte Feindbilder stellen sich freilich auch sogleich ein. Das Streben der baltischen Republiken zum Beispiel nach mehr nationaler Identität bis hin zur nationalen Unabhängigkeit außerhalb der Sowjetunion hat eine starke antirussische Komponente. Und im Kaukasus spielt sich ein Nationalitätenkampf zwischen Armeniern und Aserbaidschanern ab. Übersteigerungsgefahr und Neigung zur Gewalt sind dabei deutlich erkennbar. Professor Brzezinski, Amerikaner polnischer Abstammung, der lange Jahre Sicherheitsberater amerikanischer Präsidenten war, macht dafür die geschichtliche Unreife der osteuropäischen Nationalismen verantwortlich. Sie seien leichter zu entflammen, viel emotionaler und intensiver als im Westen. Grund dafür sei, dass den osteuropäischen Staaten die mäßigende Erfahrung wirklicher regionaler Zusammenarbeit fehle, wie sie in Westeuropa, vor allem in der Europäischen Gemeinschaft, praktiziert werde. Während beispielsweise die wiedererwachenden Nationalgefühle in den baltischen Republiken sowohl antirussisch wie antikommunistisch geprägt sind, treten anderswo Kombinationen von nationalen oder gar nationalistischen Vorstellungen mit kommunistischen Ideen, sogar solchen der orthodoxen Richtung, zutage. So vereinen sich in der innersowjetischen Kritik an Gorbatschows Reformpolitik orthodox-kommunistische und russisch-vaterländische Züge. Die bulgarischen Maßnahmen gegen die türkische Minderheit wurden von der inzwischen gestürzten kommunistischen Führung betrieben und finden heute Befürworter sowohl bei bulgarischen Nationalisten wie bei orthodoxen Gegnern der Reformkommunisten. So ergeben sich seltsame Überschneidungen, Verwischungen oder Parallelitäten von rechts und links in national bestimmten Konflikten. Wie sind hier nationale Überspitzungen einzuordnen, wie sie auch in der DDR anzutreffen sind, übrigens nicht nur neuerdings? Zunächst wird man sich davor hüten müssen, jeden, der in der DDR nach der deutschen Wiedervereinigung ruft, als Nationalisten abzustempeln. Auch wenn man von einer wahlkampfbedingten, aus der Interessenlage der SED herrührenden Überzeichnung absieht und wenn man reines Rauditum abzieht, das sich politischer Parolen bedient, so gibt es sicher in der DDR ein rechtsradikales, nationalistisches Potenzial. Wie anderswo auch, das heißt, der Zahl nach trotz Lautstärke unbedeutend. Aber trifft Brzezinskis Wort von der geschichtlichen Unreife osteuropäischer Nationalismen nicht auch auf solche Erscheinungen in der DDR zu? Und zwar wegen der jahrzehntelangen Abschottung vom normalen demokratischen Prozess? Dann wäre auf einen Reifeprozess durch Annäherung und Gewöhnung an ein normal funktionierendes demokratisches System zu hoffen, das freilich auch im Westen nicht ohne eine kleine Zahl von Rechtsradikalen auskommt, die in geschichtlicher Unreife verharren. Zum anderen gibt es in der DDR offensichtlich auch den Wunsch, im Zeichen eines antifaschistischen Kampfes eine Art von DDR-eigenem Abgrenzungsnationalismus zu schaffen. Dass der Nationalismus den Kommunismus als dominierende Ideologie im bisherigen sowjetischen Herrschaftsbereich ablöst, wird nur zu vermeiden sein, wenn sich die Russen nicht als Herren, sondern als Partner der anderen Völker verstehen und wenn es Gorbatschow gelingt, eine Art von Völkerfamilie, von Commonwealth zu schaffen. In einer so geordneten Welt könnte dann auch das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands ein vom Nationalismusverdacht befreiter Beitrag zur europäischen Stabilität sein. Der Tisch, um den sich in Ost-Berlin zum 7. Mal die unterschiedlichsten politischen Kräfte versammelt haben, auch Ecken und Kanten haben kann, allein schon deshalb, weil er gar nicht rund ist, aber auch im übertragenen Sinne, wissen die beteiligten Akteure längst. Dass der runde Tisch dennoch zur einzigen wirklichen demokratischen Institution wurde, an dem in parlamentarisch-demokratischer Manier offen diskutiert und zuweilen auch von Regierungsmitgliedern geantwortet wird, hebt ihn bis zum 6. Mai in den Rang eines kontrollierenden demokratischen Organs. Heute nun erschien am frühen Morgen überraschend Ministerpräsident Hans Modrow entgegen seiner Ankündigung vor der Volkskammer, er lasse sich nirgendwohin zitieren. Damit verbuchte Modrow in der Volkskammer Pluspunkte als Mann mit Selbstbewusstsein und erreichte Zustimmung am runden Tisch, weil sein Erscheinen als Referenz an die Ernsthaftigkeit dieser Einrichtung gewertet wurde. Kein ungeschickter Schachzug also des DDR-Ministerpräsidenten. Doch kann man das von der internen Reaktion in der DDR auf den runden Tisch allgemein sagen? Die Tatsache, dass das Fernsehen der DDR den runden Tisch live überträgt, lässt den Schluss zu, dass dem Druck der Opposition nach Darstellung der eigenen Positionen nachgegeben wurde. Lässt aber zudem auch den Schluss zu, dass es die Regierung der DDR, geführt von dem SED-Mitglied Modrow, nicht wagt, die brisanten Tatsachen der Öffentlichkeit nur in Auszügen bekannt zu machen. Der runde Tisch ist Offenlegung politischer Wirklichkeit und zugleich auch Ort der sich gegeneinander abgrenzenden Gruppierungen und Parteien. Dass die SED am runden Tisch keinen überzeugenden Eindruck macht, entspricht den politischen Wirklichkeiten in der Auseinandersetzung mit der Opposition in der DDR. Die Partei lebt immer noch von Vernebelungsaktionen. Sie muss darauf setzen, weil sie ein politisches Erbe verwaltet, das ihr noch lange die Glaubwürdigkeit bei den Bürgern nimmt. Trotzdem versucht die neue alte SED, die sich zusätzlich PDS nennt, weiter mit den alten Rastern Politik zu betreiben. Die Partei des demokratischen Sozialismus nimmt für sich in Anspruch demokratischer Sozialismus, obwohl sie ihn nicht füllen kann. Kommentatorreaktion auf eine Sitzung des Runden Tisches von Mitte Dezember 1989 im Neuen Deutschland, Zitat: Wer kennt sie nicht, die Bilder aus diesen Tagen, runder Tisch und andere Gesprächsrunden. Bürger erschließen sich verschlossene Türen, Meetings allenthalben, stimmige Bilder, ja und nein. Sie sparen aus, was jetzt das Wichtigste ist, harte, gediegene, zuverlässige Arbeit in den Betrieben, die tägliche Mühe, damit im Lande die Tische gedeckt bleiben, damit unsere Wirtschaft an Stabilität und Effektivität gewinnt, mit ihren Formen reifen. Ja, so stellt sie sich es vor, die SED, nach der Devise, tut eure Arbeit, damit auch alles wieder gut und besser wird, verfuhren die Kommunisten in der DDR fast 4 Jahrzehnte. Nun sollte dieses Rezept des politischen Einheitsbreis dazu dienen, über satte Mägen auch ein sattes Bewusstsein zu erreichen. Die Partei und ihre publizistischen Handhaber begriffen immer noch nicht, dass die stille Revolution in der DDR bitterer Ernst ist. Am runden Tisch wurde in 7 Runden inzwischen klar, wie kaputt, desolat und politisch heruntergewirtschaftet dieser Staat DDR ist. Die Arbeit des runden Tisches aber führt in den wenigen Wochen seiner Tätigkeit zu einer Bewusstseinswandlung bei Regierung und Opposition. Die Opposition packt härter zu, so wie heute das neue Forum, das gespickt mit Fakten zum Skandalthema Ministerium für Staatssicherheit, die Regierung zwang, kompetente Aussagen zu machen. Die Regierung ihrerseits hat begriffen, dass jedes Zögern, jedes Vertuschen ihr, der SED, als Schuld auferlegt wird. Dass es so ist, wer zweifelt daran? Der ND-Kommentar von Mitte Dezember könnte heute im gleichen Blatt so nicht mehr erscheinen. Denn nun weiß auch die ehemalige Staatspartei, dass Vertuschen ihr Überleben immer unmöglicher macht. Heute hat die Regierung in Ost-Berlin Fakten auf den Tisch gelegt, die erkennen lassen, dass an der Spitze der DDR eine Politmafia Jahrzehnte ein Volk tyrannisierte unter brutalem Missbrauch der Macht. 85.000 hauptamtliche Mitarbeiter des MFS und 109.000 inoffizielle Personen, im Volksmund Spitzel genannt, überzogen das Land mit einem Spinnennetz von Agenten. Wehe, wer sich darin verfing. Umgerechnet auf die Bundesrepublik Deutschland hieße das 3 Millionen Spitzel und Mitarbeiter bei einem Sicherheitsdienst zur Überwachung des eigenen und anderer Völker. 30.000 ehemalige Stasi-Mitarbeiter wurden inzwischen entlassen. Bei weiteren 22.500 ist im Bürokratendeutsch die Eingliederung in die Volkswirtschaft vorgesehen. Freilich zu Löhnen und Gehältern, wie sie auch sonst in den DDR-Betrieben und öffentlichen Dienststellen gezahlt werden. Die angepeilten Sondervergütungen und Übergangsgelder wurden schnell wieder fallen gelassen. Doch warum tat sie es überhaupt, die Regierung? Wie sind Entscheidungen der Regierung zu erklären, die sie immer wieder in den politischen Geruch bringt, nicht durchgreifen zu wollen? Wohl damit, dass der Staatssicherheitsdienst der DDR ein Staat im Staate war, der nach eigenem Recht und Gesetz verfuhr, in dem alle Träger der Macht, aber wirklich auch alle, verwickelt, ja abhängig waren. Und wo die politischen Leichen in so vielen Kellern liegen, dass die Sorge, die eigenen politischen Missetaten könnten ruchbar werden, immer wieder zur Zurückhaltung treibt und die Handlungsfähigkeit einengt. Erst nachdem vor dem runden Tisch die mehr auskunftsverweigernden denn auskunftsgebenden Mitglieder der Staatsbürokratie peinlich Schiffbruch erlitten, erst seitdem rücken aus dem zweiten und dritten Glied hoffentlich politisch unbelastete und wie heute zu sehen kompetente Gesprächspartner für den Dialog am runden Tisch nach. Innenminister Lothar Arendt, SED, hat heute auf drängende Fragen der Opposition den Fehler eingeräumt, dass Teile des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes zum neuen Verfassungsschutz umfirmiert werden sollten. Die Firma, so der Staatssicherheitsdienst in der ironischen Untertreibung des Sprachgebrauchs, die Firma wollte lediglich die Schilder wechseln. Dass es dazu nicht kam, ist ein Verdienst der Oppositionsgruppen am runden Tisch und der Großdemonstration in Leipzig, Ost-Berlin oder anderen DDR-Städten. Denn wenn das Volk erwacht, haben die Mächtigen ausgedient. Was hat der runde Tisch auf seinen bisherigen Beratungen wirklich erreicht? Was hat er bewirkt? Eine Bestandsaufnahme von Matthias Hartmann. Die Formulierung runder Tisch ist bereits ein feststehender Begriff. Er ist zum Inbegriff des schwierigen und mehr oder weniger schleppenden Dialogs zwischen der Regierung Modrow und der neuen Opposition geworden. Vor allem aber verbindet sich mit ihm die Anerkennung einer Reihe von neuen Parteien und Gruppierungen als gesellschaftliche Opposition. Freilich besteht das Handicap der Opposition weiter darin, nur eine etwas diffuse politische Legitimation zu besitzen. Denn so wenig wie die Regierung Modrow aus freien Wahlen hervorgegangen ist, so wenig können die oppositionellen Parteien und Gruppen mit Sicherheit beanspruchen, die Gesamtbevölkerung zu vertreten. Seit der Aufnahme der Gespräche am 7. Dezember jedenfalls sind die beteiligten Oppositionsgruppen und Parteien einem großen Teil der Bevölkerung bekannt. Zwar hatten das Neue Forum, die SDP und auch der Demokratische Aufbruch schon vorher von sich reden gemacht. Doch die Neue Grüne Partei, die Vereinigte Linke und die Bürgerinitiativen Demokratie Jetzt sowie Frieden und Menschenrechte waren nur sehr aufmerksamen Beobachtern der neuen politischen Landschaft in der DDR vertraut. Mit der Teilnahme am runden Tisch hat sich die Opposition den Zugang in die elektronischen Medien, Radio und Fernsehen gesichert, wenn auch mühsam, denn die Redaktionsstuben sind fast ausnahmslos mit Parteigängern der SED-PDS besetzt. Seit dem Treffen in der vergangenen Woche aber werden die Verhandlungen im Niederschönhausener Konferenzsaal in Ost-Berlin auch live an die Arbeitsplätze und in die Wohnstuben ausgestrahlt. Für die Opposition eine gute Gelegenheit, sich im eröffneten Wahlkampf zu profilieren. Nützt doch die Übertragung nicht nur der eigenen Imagepflege. Denn nun ist ja auch die Politik der SED-PDS am runden Tisch für jeden Bürger unmittelbar zu verfolgen. In der Direktübertragung liegt allerdings auch die Gefahr, dass die parteipolitische Profilierung die Sacharbeit in den Hintergrund drängt. Noch Ende Dezember hatte der DDR-Ministerrat ein Paket von Maßnahmen zur praktischen Unterstützung der am runden Tisch vertretenen Parteien und Gruppierungen beschlossen. Das betrifft vor allem die Bereitstellung von Informationstechnik wie Telefonanschlüsse, aber auch von Räumen. So musste die SED-PDS ein Ostberliner Innenstadtgebäude räumen, um der Opposition Platz zu machen. Außerdem werden die am runden Tisch sitzenden Vertreter von ihrer beruflichen Tätigkeit freigestellt, um sich voll auf die Verhandlungen konzentrieren zu können. Eher belächelt wurde ein weiteres Angebot der Regierung. Danach soll jede Oppositionsgruppe 2 Autos benutzen dürfen. Die neuen Parteien allerdings betrachten die Staatskarossen eines französischen Herstellers eher mit Ablehnung. Entstammen die Wagen doch dem Fuhrpark der früheren SED-Führung, die damit zwischen Ost-Berlin und Wandlitz hin und her pendelte. Neben der Vorbereitung der ersten freien Wahlen im Mai und dem Versuch, die Allmacht der alten Staatspartei SED zu brechen, interessiert die Opposition in der DDR vor allem die vollständige Auflösung des Staatssicherheitsdienstes. Wie berechtigt die Furcht der Demokraten vor einer Wiederbelebung des VEB Horch und Greif, wie die Staatspolizei im Volksmund verniedlichend genannt wurde, sind, das wurde heute am runden Tisch in Ost-Berlin deutlich, wo der Sprecher des Ministerrates detailliert Auskunft über Personal und Ausrüstung dieser Staatspolizei gegeben hat. Da die Sitzung am runden Tisch nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR über Rundfunk und Fernsehen verbreitet wurde, konnten sich die ostdeutschen Bürger ein Bild von Honeckers Bürgerkriegsarmee machen, die zur Abwehr der ideologischen Feinde der SED geschaffen war und damit zur Einschüchterung und Unterdrückung des Volkes. Also aus Berlin ein Bericht von Hartwig Heber. Erstmals wurde am Nachmittag der Bereich der staatlichen Sicherheit ausführlich vor dem runden Tisch erörtert. Klarheit in entscheidenden Fragen allerdings gab es dabei nicht immer. Beeindruckende Zahlen immerhin zum Umfang des Überwachungsapparats konnte der Regierungsbeauftragte Sauer nennen. Allein die bislang bekannte Mitarbeiterzahl von 85.000 wurde um nicht weniger als 110.000 sogenannter inoffizieller Personen ergänzt, die konspirativ alle unliebsamen Aktivitäten überwacht hätten. Die Staatssicherheit verfügte neben einem eigenen Wachregiment über einen gesonderten medizinischen Dienst einschließlich eines Krankenhauses, über einen Fuhrpark mit allein 13.000 Pkw und nicht zuletzt über einen umfangreichen Abhör- und Postkontrollapparat mit allein 3.000 Mitarbeitern. Die technischen Einrichtungen seien inzwischen jedoch entweder vernichtet oder zumindest abgeschaltet, so wurde erklärt. Unklarheiten aber gab es wiederum um das Verfassungsschutzamt als Nachfolgeeinrichtung der Staatssicherheit. Ministerpräsident Modrow hatte in der vergangenen Woche vor der Volkskammer auf die förmliche Etablierung der neuen Behörde bis zum Wahltermin verzichtet. Die Opposition allerdings hat anderslautende Informationen. Der folgende Dialog zwischen einem Regierungsbeauftragten, Reinhard Schuld vom Neuen Forum, und abschließend Innenminister Arendt entspann sich nach der Erläuterung des Sicherheitsexperten im Anschluss an die Entscheidung von Modrow, seien alle Aufbauaktivitäten radikal unterbunden worden. Das steht fest und es hat keinen Verfassungsschutz gegeben. Ich kenne auch keinen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Wie können denn dann Briefe existieren mit dem Absender Verfassungsschutz? Ja, das halte ich, muss ich sagen, für einen Fehler. Wir haben hier Umschläge einer Diensteinheit 8450, Verfassungsschutz der DDR. Und wir haben hier weitere Materialien, die deutlich zeigen, dieser Verfassungsschutz existiert schon. Und zwar unter der Leitung von Herrn Engelhardt, der, so wie wir erfahren haben, der ehemalige Leiter der Bezirksverwaltung MFS Frankfurt-Oder ist. Wenn Sie gestatten, meine Damen und Herren, mag es Anfänge gegeben haben, das kann ich nicht beurteilen, ich streite es nicht ab, die wird es mit Sicherheit nach diesem hier erwähnten Beschluss gegeben haben, von mir aus Briefkuvert und so weiter, aber ich darf Ihnen versichern, dass seit der Erklärung des Ministerpräsidenten es keine Arbeiten gibt, die zur Bildung eines oder auf die Bildung eines Verfassungsschutzes hinlaufen. Und alles, was es in dieser Richtung vielleicht gab, das muss natürlich rückgängig gemacht werden. Weil der Komplex aber nicht abschließend zu klären war, sollen neue Auskünfte eingeholt werden. Der Tag hatte mit einer kleinen Sensation begonnen, denn Ministerpräsident Modrow war entgegen ursprünglichen Ankündigungen doch schon heute vor dem runden Tisch erschienen. Und er erweckte den Anschein, als habe ihn dazu eine Zuspitzung der allgemeinen Lage getrieben. In der jüngsten Regierungserklärung habe ich von den Unruhigen im Lande gesprochen, die für eine weitere demokratische Entwicklung gebraucht werden. Zugleich sind, und das ist kein Widerspruch, Vernunft und Augenmaß erforderlich, damit die DDR nicht aus den Fugen gerät. Käme es dahin, und manche scheinen es da, das zu wollen, würde den Bürgern dieser Republik wie denen der Bundesrepublik und der politischen Stabilität Europas der denkbar schlechteste Dienst erwiesen. Ja, es könnte ein schwarzer Tag sein. Wir alle stehen in der Verantwortung, dies zu verhindern. Deshalb appelliere ich an die Bürger der DDR, Besonnenheit zu wahren. Modrow bat ein weiteres Mal um Unterstützung und Fairness und erneuerte sein Angebot zur umfassenden Einbeziehung des Runden Tisches in die Regierungsarbeit. An die Menschen in der DDR appellierte er, im Land zu bleiben. Es gebe eine realistische Chance, die Produktion und die Versorgung zu stabilisieren. Streiks dagegen würden die Lage nur weiter beeinträchtigen. Überraschend hat also, wie wir gerade von Hartwig Heber hörten, DDR-Ministerpräsident Hans Modrow doch an dieser siebten Runde am Runden Tisch teilgenommen. Er hatte sich zwar in seiner Regierungserklärung am Freitag vor der Volkskammer dagegen verwahrt, in ultimativer Form an den Runden Tisch zitiert zu werden, aber dass er trotzdem kam, zeigt, dass er zur Zusammenarbeit mit der Opposition durchaus bereit ist. Aus Ost-Berlin ein Kommentar von Wolfgang Hauptmann. Der gute Mensch Hans aus Dresden überholte die Schlagzeilen, als er heute den Runden Tisch mit seinem Erscheinen überraschte, das eigentlich erst für den Montag nächster Woche angekündigt worden war. Eine bundesdeutsche Zeitung verkündete auf der Titelseite: Modrow meidet Runden Tisch. Stattdessen legte der von allen Seiten bedrängte Ministerpräsident der DDR mehr Karten auf den Tisch und wertete so die Opposition auf, die seit Wochen den Auftritt des Regierungschefs verlangt hatte. Er bot erneut an, kompetente Vertreter der neuen politischen Kräfte ins Kabinett und vor allem in den Regierungsapparat aufzunehmen. Sie dürften sich an der Vorbereitung seines Treffens mit Bundeskanzler Kohl beteiligen und mit nach Bonn reisen. Ihre Kollegen sind eingeladen, bei der zivilen Überwachung der Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit mitzuwirken, das über ein viel größeres Imperium herrschte, als bislang bekannt war. Fast 200.000 Menschen bespitzelten, kontrollierten und verfolgten die DDR-Bürger. Kein Wunder also, dass die stattlichen Überreste der Geheimpolizei nicht nur der Opposition bis heute Furcht einflößen. Die angebotene Beteiligung an der Regierungsverantwortung hat freilich ihren Preis. Modrow verlangte von allen Gruppen, ihren Einfluss dahin geltend zu machen, dass die Regierung in Ost-Berlin handlungsfähig bleibt und nicht durch Streiks und sich häufende Demonstrationen lahmgelegt wird. Es müsse friedlich bleiben, forderte der Ministerpräsident, und man solle alle Bürger bitten, nicht auszuwandern, sondern in ihrer Heimat zu bleiben. Geschehe das, so gebe es die Chance, die Lage noch dieses Jahr zu stabilisieren. Modrow versah seine Botschaft mit düsteren Untertönen. Sein Kommen sei ein Zeichen guten Willens, aber auch großer Sorge. Die DDR dürfe nicht aus den Fugen geraten, denn das könne einen schwarzen Tag für Europa bedeuten. Diese Dramatisierung entspringt der zunehmenden Unruhe in den Provinzen und dem Gefühl vieler Menschen, angesichts unzureichender Veränderungen in den alten Herrschaftsstrukturen der SED in eine Sackgasse hineinzurutschen, aus der allenfalls ein Weg nach Westen herausführt. Modrow hat die daraus erwachsende Gefahr nicht erst gestern erkannt. Aus den letzten Kabinettssitzungen war seine Verärgerung nach draußen gedrungen, dass noch allzu viele Parteigänger des alten Regimes die Reform durch Nichtstun bremsen. Sein Naturell und seine Vergangenheit lassen Modrows Unmut glaubhaft scheinen, schon allein deshalb, weil kein Politiker scheitern will. Doch der sympathische Regierungschef hat es nicht geschafft, die Wertschätzung für ihn selbst auf die Regierung zu übertragen. Sie gilt als zaghaft oder unfähig. Der Appell Modrows an die Teilnehmer des Runden Tisches und darüber hinaus an alle Bürger in der DDR, Vernunft und Augenmaß walten zu lassen, ist verständlich, weil sich in letzter Zeit der Ton bei den bisher friedlichen Demonstrationen in zahlreichen Städten der DDR radikalisiert hat. Während auf der Montagsdemonstration von Leipzig in alter Friedfertigkeit für die Auflösung von Stasi und Nazi demonstriert wurde, stürmten in Ost-Berlin Zehntausende von Demonstranten die Zentrale des Amtes für nationale Sicherheit. Die Lage in Leipzig schildert kurz unser Redaktionsmitglied Rüdger Eicker. 18.55 Uhr auf dem Karl-Marx-Platz in Leipzig. Die traditionelle Montagsdemonstration hat sich langsam verflüchtigt. Es müssen etwas mehr als 100.000 Menschen gewesen sein. Auf jeden Fall waren es mehr als in der vergangenen Woche. Die Stimmung hier war heute nicht so aggressiv. So habe ich das jedenfalls persönlich empfunden. Dennoch kann ich eine gewisse Intoleranz bemerken bei den Demonstrationsteilnehmern, die keinerlei andere Meinung als die der schnellen Wiedervereinigung aufkommen lassen. Ich habe neben mir einen jungen Mann stehen. Plädieren Sie auch für diese Art von Wiedervereinigung? Sind Sie für diese Art von Demonstrationen? Für diese Art von Wiedervereinigung kann ich mich nicht erwärmen. Mir ist es irgendwie zu fanatisch. Ich bin von Anfang an dabei gewesen und es hat sich doch sehr gewandelt. Die Fragen SED und Stasi betreffend stimme ich also voll überein. Es wird Wiedervereinigung geben oder nicht, das wird sich zeigen, auf jeden Fall nicht so schnell. Wovon machen Sie das abhängig? Das mache ich abhängig von der Entwicklung. Und das würde ich also ganz entscheidend davon abhängig machen, wie die Art und Weise, also auch Toleranz muss heran gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Nachbarn. Es ist mir einfach so intolerant. Die ersten Plakate der Republikaner sind hier auch aufgetaucht, werden verteilt. Ein großes Plakat mit dem Bild Schönhubers sowie Flugzettel, die man am Rande des Demonstrationsweges liegen sieht. Zum großen Teil sind sie auch auf die Straße geschmissen worden. Gott sei Dank kann man da eigentlich nur sagen. Und zum Teil sind sie auch angezündet worden. Für die Sozialdemokraten in West und Ost schlägt wahrscheinlich eher die Stunde der Vereinigung als zwischen beiden deutschen Staaten. Die westdeutschen Sozialdemokraten sehen jedenfalls in der Neugründung der SPD in der DDR einen historischen Schritt zu einer einzigen deutschen Sozialdemokratie. Schon am Wochenende hatte der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel auf der ersten landesweiten Konferenz der Sozialdemokraten in Ost-Berlin davon gesprochen, dass beide Parteien langfristig zusammenwachsen sollten. Das ist auch der Grund, warum die SPD West ihrer Schwesterpartei in Ost beim Aufbau der Organisation und bei der Wahl für den Mai massiv helfen will. Das beschloss heute das SPD-Präsidium in Bonn. Dazu ein Kommentar von Peter Frey. Wenn die Sozialdemokraten heute Abend in ihrem Hauptquartier in Bonn der Einführung der Frauenquote gedenken und feiern, dann werden auch drei Sozialdemokratinnen aus der DDR mit dabei sein. Solche Kontakte sind inzwischen so selbstverständlich, dass sie höchstens noch einen Nebensatz in einer Nachricht wert sind. Anders die erste Delegiertenkonferenz, praktisch eine Art Gründungsparteitag der DDR-Sozialdemokraten am Wochenende in Ost-Berlin. Als der Beschluss bekannt gegeben wurde, dass man sich von nun an, wie die Sozialdemokraten der Bundesrepublik, so auch in der DDR, SPD nennen wolle, da explodierten im Saal Emotionen und Beifall. Und davon war heute noch in Bonn eine ganze Menge zu spüren, als SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs über die Präsidiumssitzung ihrer Partei berichtete. Da war erneut von historischer Bedeutung die Rede. Der Beschluss, sich SPD zu nennen, zeige, so eine Erklärung des Bonner SPD-Präsidiums, dass die Schwesterpartei in der DDR in der Nachfolge der Partei stehe, die 1946 durch die Zwangsvereinigung mit den Kommunisten zur SED ihre Existenz habe aufgeben müssen. Das SPD-Präsidium gedachte der Sozialdemokraten, die unter dem Zwangsregime der SED Freiheit, Gesundheit und sogar das Leben verloren hätten. Nun wird nichts mehr für unmöglich gehalten. Nach dem Bekenntnis der DDR-Sozialdemokraten zur deutschen Einheit im europäischen Rahmen wird auch die Einheit, mindestens aber eine Konföderation der beiden sozialdemokratischen Parteien, nicht mehr ausgeschlossen. Freilich will man sich in Bonn auf Termine noch nicht festlegen. Aber Frau Fuchs verweist darauf, dass das Tempo in der letzten Zeit atemberaubend gewesen sein. Und auch hier muss der so oft traktierte Satz von Willy Brandt herhalten: Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Bei der praktischen Zusammenarbeit mit ihrer Schwesterpartei in der DDR ist die SPD der Bundesrepublik viel weiter als andere Parteien. Die Union hat Berührungsängste gegenüber der Ost-CDU, die als Blockpartei zu lange mit der SED paktiert hat. Der FDP geht es ähnlich. Die Sozialdemokraten auf beiden Seiten werden ihre Arbeit und Politik in einem gemeinsamen Ausschuss koordinieren. Aus der Bundesrepublik wurde der stellvertretende SPD-Vorsitzende NRW-Ministerpräsident Johannes Rau mit dieser Aufgabe betraut. Ein Kontaktbüro der SPD für praktische Hilfe zugunsten der DDR-SPD ist bereits in Berlin an der Arbeit, und das heißt in diesen Tagen vor allem Wahlkampfhilfe leisten. Eines der wichtigsten Wahlziele der DDR-SPD ist die Entmachtung der SED-PDS, also der Kommunisten in der DDR. Und in diesem Kampf wachsen den DDR-Sozialdemokraten von Tag zu Tag Verbündete zu, wie zum Beispiel der Leipziger Generalmusikdirektor Masur, der im Gespräch ist für das Amt des Staatsratsvorsitzenden. Um noch einen prominenten Namen geht es, wenn davon die Rede ist, dass auch der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer noch in der SED mit einem Wechsel zur DDR-SPD liebäugle. Bisher zählen die DDR-Sozialdemokraten 32.000 Mitglieder. Von der SPD in der Bundesrepublik werden sie darin bestärkt, an die starken sozialdemokratischen Traditionen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg und Brandenburg anzuknüpfen. Bei der sechsten Runde der sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen über die Begrenzung der Atomversuche geht es heute um zwei wichtige Kontrollvereinbarungen. Aus Genf, Rainer Borchert. Optimismus war Trumpf bei der heutigen Wiederaufnahme der Genfer Verhandlungen zwischen den Supermächten über ein Atomteststopp-Abkommen. Als am Nachmittag die beiden Chefunterhändler Paul Robinson, USA, und Igor Palinich, UdSSR, zu einer ersten Gesprächsrunde im kleinsten Kreise zusammentrafen, bekräftigten beide Seiten nochmals ihren Willen, bis spätestens Juni dieses Jahres den Vertrag unter Dach und Fach zu haben. Dann konnten bei ihrem Gipfeltreffen die Präsidenten Bush und Gorbatschow die in Genf ausgehandelten Zusatzprotokolle zu den sogenannten Schwellenverträgen unterzeichnen und damit den Weg zur Ratifizierung dieser beiden Abkommen aus den Jahren 1974 und 1976 freimachen. Nach diesen Verträgen, der eine bezieht sich auf militärische, der andere auf zivile unterirdische Atomtests, ist eine Begrenzung der Sprengkraft von je 150 Kilotonnen TNT vorgesehen. Seinerzeit hatte der amerikanische Kongress sich geweigert, die Verträge zu ratifizieren, weil, wie es hieß, die Kontrollmöglichkeiten ungenügend seien. Genau dies nun würde mit den Zusatzprotokollen geregelt. Danach würden die Sowjets an seismischen Messungen festhalten, wie sie etwa bei Erdbeben angewandt werden, während die USA für das sogenannte Cortex-Verfahren durch hydrodynamische Messungen plädieren. Bei letzterem wird in unmittelbarer Nähe des Versuchsgeländes ein Schacht gebohrt, in welchem ein Koaxialkabelsystem die Messungen vornimmt. Nach Ansicht amerikanischer Experten ist dies das genauere Verfahren. Zudem wollen beide Seiten gegenseitige Vor-Ort-Inspektionen auf den Testgeländen in der Wüste von Nevada und in Semipalatinsk zulassen. Nach dem jetzigen Stand, der bereits in der fünften Verhandlungsrunde im vergangenen Herbst festgeschrieben wurde, geht es jetzt nur noch um juristische Details. Nach Inkrafttreten des Teststopp-Abkommens würden in einem 5-Jahres-Zeitraum jährlich 2-mal, danach noch 1-mal pro Jahr Überprüfungen stattfinden. Auch ohne Ratifikation haben sich in den letzten 15 Jahren beide Seiten an die 150-Kilotonnen-Begrenzung gehalten. Diese Sprengkraft macht übrigens das Zehnfache der Hiroshima-Bombe aus. Nach den Schwellenverträgen ist es Ziel der Genfer Verhandlungen, stufenweise ein umfassendes Teststopp-Abkommen zu erreichen. Der Weg dahin ist allerdings noch sehr lang. Selbst ein von den Sowjets vorgeschlagenes Moratorium in der nächsten Zeit ist undenkbar. Für die Vereinigten Staaten gilt nach wie vor der Grundsatz, solange das internationale Sicherheitssystem auf atomarer Abschreckung beruht, seien Tests zur Modernisierung unumgänglich. Das ist für nationale Sicherheit die alte Stasi-Zentrale in Ost-Berlin. Aufforderungen zu Gewaltlosigkeit und Besonnenheit blieben ohne Erfolg, so die Meldungen aus Ost-Berlin. Inzwischen allerdings sollen die Demonstranten das Gebäude wieder verlassen haben. Aber, Robert Röntgen, in Berlin, ein Tabu ist dadurch in jedem Falle gebrochen worden, nämlich das Tabu der Gewaltlosigkeit. Hallo, Herr Röntgen. So hatten sich wohl wieder die Veranstalter noch die meisten der Teilnehmer den Ablauf der Demonstration vor der Schaltzentrale des ehemaligen MFS vorgestellt. Von Anfang an hatte es sozusagen zwei Schauplätze gegeben. Den einen in der Normannenstraße, wo das neue Forum vergebens dazu aufforderte, der Stasi mit Fantasie Paroli zu bieten. Den anderen hier in der Ruschestraße, wo es den Demonstranten von Anfang an darum zu gehen schien, sich Zugang in das Gebäude zu verschaffen. Von hier aus waren in den vergangenen Jahren die Fäden gezogen worden für das, was man flächendeckende Beobachtung nannte. Verbitterung, die sicher durchaus verständlich ist, machte sich in einer Weise Luft, die viele erschreckte. Keine Gewalt skandierten die Leute draußen, nachdem die Scheiben zu Bruch gegangen waren und etliches auf die Straße geflogen war. Das neue Forum organisierte eine Ordnungsgruppe, die sich einen Weg durch die Menge bahnte, um im Inneren der Gebäude für Ruhe und Gewaltlosigkeit zu sorgen. Ja, so dieser. Das war eben ein kleiner Ausschnitt vom DDR-Fernsehen aus den Nachrichten der aktuellen Kamera. Und das gibt wohl besser wieder, als ich es tun könnte, was dort los ist. Im Moment, wie Sie sagten, ist Ruhe eingetreten und die Demonstranten haben das Gebäude wieder verlassen. Aber in dem Gebäude selbst sieht es furchtbar aus. Papiere sind rumgeflogen, Möbel sind umgestürzt worden und man weiß noch gar nicht, hat noch überhaupt noch keinen Überblick, was dort alles im Einzelnen passiert ist. Der runde Tisch hat seine Sitzung unterbrochen. Er hat einen Appell über das Fernsehen an die Demonstranten gerichtet, keine Gewalt anzuwenden. Und die Teilnehmer der Opposition sind dann zur Normannenstraße in Lichtenberg gefahren, um die Demonstranten zu beruhigen. Aber sie kamen zu spät. Das Unheil war schon geschehen. Was bedeutet das nun, Herr Röntgen, dass zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, Gewalt angewendet wurde? Das bedeutet, dass die am meisten verhasste Organisation in der DDR, die Staatssicherheit, nach Ansicht vieler Leute, immer noch da ist. Am Runden Tisch hatte es heute Beschwerden darüber gegeben, dass zwar die Kreisverwaltungen aufgelöst worden sind, dass die Bezirksverwaltungen unter Aufsicht von Bürgerkomitees zusammen mit Staatsanwälten und Volkspolizei stehen, dass aber in der Zentrale in Berlin immer noch niemand eine Übersicht darüber hat, was dort passiert. Diese Zentrale hat ja schon von sich aus Briefbogen gedruckt mit der Aufschrift Amt für Verfassungsschutz. Diese Zentrale hat weiterhin operiert, ohne dass irgendjemand wusste, was sie getan hat. Das kam heute Mittag zum Ausdruck und das war wohl der Anlass dafür, dass die eigentlich vorgesehene friedliche Demonstration in diesen Sturm auf die Zentrale des Staatssicherheitsdienstes ausgeartet ist. Ist die Regierung schuld, dass es so weit kommen musste? Ja, sicher ist die Regierung schuld. Die Regierung, seit Wochen gibt diese Regierung dem Runden Tisch, der ja der einzige ist, der Aufklärung verlangt, unzureichende Antworten. Die Regierung war ja sogar gezwungen, den bisherigen Beauftragten für die Auflösung des Amtes abzulösen. Sie hat heute einen neuen vorgeschlagen und dieser neue wird vom Runden Tisch auch schon abgelehnt, weil er nämlich möglicherweise auch mit Operationen des Staatssicherheitsdienstes zu tun haben könnte. Die Opposition verlangt einen Mann, der nicht der SED angehört, von dem sie also erwarten kann, dass er sich wirklich mit Ernsthaftigkeit und mit Energie an die Auflösung des Amtes begibt, das ja immer noch über 55.000 angestellte Mitarbeiter verfügt, auch wenn die bis auf 12.000 Mann nun in der nächsten Zeit entlassen werden sollen. Der Runde Tisch wendet sich dagegen, dass der Innenminister zum Beispiel gesagt hat, er werde einige Spezialisten des Staatssicherheitsdienstes übernehmen müssen. Alles das ist unbefriedigend. Die Regierung hat gezögert, sie hat gewartet und sie hat schließlich dazu beigetragen, dass die Abneigung sich auf diese drastische Weise gezeigt hat. Jetzt sagt genau diese DDR-Regierung, die Demokratie ist in höchster Gefahr. Ja, die DDR-Regierung hat nicht viel dazu beigetragen, die Demokratie in der DDR zu stärken. Erstens, die Mehrheit in dieser Regierung besteht nach wie vor aus SED-Leuten. Zweitens, diese Regierung hat es bisher für alle praktischen Zwecke abgelehnt, mit dem Runden Tisch zu sprechen. Sie hat ein bisschen Lippendienste geleistet, aber sie hat im Grunde die Forderungen des Runden Tisches ignoriert. Ministerpräsident Modrow hat sich sehr beleidigt gezeigt vorige Woche darüber, dass der Runde Tisch ihn zitiert hat und von ihm eine präzise Auskunft über die Sicherheitslage und die Auflösung der Staatssicherheit zu geben. Er ist dann aber wohl am Wochenende umgestimmt worden von den Moderatoren dieses Runden Tisches, die ja der Kirche angehören, die ihm wohl gesagt haben, wenn er weiter darauf besteht, sich in der Position des legitimen Regierungschefs zu bewegen, dann könnte es dazu kommen, dass der Runde Tisch eine sehr drastische Missbilligung ausspricht und das würde dann das Ansehen seiner Regierung weiter gefährden. Die Regierung hat Beschlüsse gefasst, die der Bevölkerung nicht bekannt geworden sind, über die Versorgung der Mitarbeiter der Staatssicherheit. Sie hat andere Beschlüsse gefasst, die erst später rauskamen. Und sie hat im Grunde die Offenheit vermissen lassen, die Bevölkerung und der Runde Tisch verlangen. Ja, Herr Röntgen, dies vielleicht fürs Erste. Die Aktualität hat uns wieder mal eingeholt. Wir hatten Ibrahim Böhme, Geschäftsführer der DDR-SPD, in unser Berliner Studio eingeladen. Er ist aus verständlichen Gründen bislang nicht gekommen. Gekommen aber ist Wolfgang Mischnick, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Mischnick in Bonn, wie beurteilen Sie die Ereignisse des heutigen Abends? Ich bedauere sehr, dass es zu dieser Zuspitzung gekommen ist. Sie ist verständlich, denn das Festhalten